Hoffentlich waren die Wüsten in Afrika, die Urwälder in China groß genug, damit sein Nein dort verhungerte, verdurstete, von den wilden Tieren gefressen wurde. Sind sie arischer Abstammung? Ja. Aber warum muss er denn dann jetzt gehen? Baron Münchhausen hat sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf gezogen. Aber der Sumpf war ja nicht seine Heimat. Viel weniger weiß der Architekt, als er einmal wusste. Er hatte sich mit dem Handtuch der Juden abgetrocknet und es wieder an den Haken zurückgehängt. Ein weißes Frottee-Handtuch, erste Qualität. Später ist er Mitglied der Reichskulturkammer geworden. Später erhielt er die Erlaubnis, eine Bootsüberdachung neben dem Steg zu bauen. Sein Frottee-Handtuch, das jetzt noch unten hängt, ist grün. Das Tor schließt er mit dem Zweitschlüssel, den er für alle Fälle eingesteckt hat, von außen ab. Zeiss Ikon, deutsche Wertarbeit. Die Klinke des Tors war, als er in aller Herrgottsfrühe hier ankam, noch feucht vom Tau. Der Architekt verlässt durch die kleine Zauntür den Vorgarten und tritt auf den Sandweg hinaus. Wenn man geht und sich umdreht, sieht man wieder die Vorderansicht, so als wäre man nie drinnen gewesen. Sieht man genau dasselbe, was einen beim Kommen begrüßt hat. Er steckt den Schlüssel in die Hosentasche und geht zum Auto hinüber. Der Gärtner schläft wohl noch. Später am Tag wird der vielleicht die große Blaufichte, die vorgestern umgestürzt ist, zersägen. Aber er, dem die Blaufichte gehört und auch die Erde zwischen ihren nun bloßliegenden Wurzeln, wird dann in West-Berlin sein. Der Gärtner. Im Frühjahr legt er auf der Wegseite des Hauses ein Blumenbeet an, auf Wunsch des Hausherrn mit Mohn, Pfingstrosen und gelben Waldblumen bepflanzt, in der Mitte einen Engelstrompetenbusch. Für die Begrenzung des Beets steckt er einfach rings um die Blumen ein paar Buchsbaumzweige in die Erde, die treiben Wurzeln und wachsen an. Im Sommer stellt er auf beiden Wiesen die Rasensprenger auf, die sich täglich zweimal für eine halbe Stunde hin und her neigen, einmal in aller Frühe und einmal bei Einbruch der Dämmerung. Währenddessen gießt er das Beet, die Rosen und Sträucher. Er schneidet die trockenen Blüten ab, beschneidet den Buchsbaum. Im Herbst erntet er zum ersten Mal Walnüsse. Vom Herausklauben der Nüsse aus ihrer weichen Schale werden seine Hände ganz braun. Im Herbst sammelt er die trockenen Äste auf, die in den Stürmen von der Eiche und auch von einigen Kiefern abgebrochen und zu Boden gestürzt sind, zersägt sie, hackt Scheite daraus und stapelt die Scheite im Holzschuppen auf. Im Jahr 1936 überschritt der Kartoffelkäfer bereits den Rhein und zog weiter in Richtung Osten. 1937 erreichte er die Elbe. 1938 nun wirft er sich auf das Gebiet rings um Berlin. Der Gärtner sammelt mit großer Geduld wieder und wieder die Käfer von den Blättern der Engelstrompete, die als einziges Nachtschattengewächs des Gartens schwer von der Plage befallen ist. Er zerdrückt die Eier der Schädlinge und versucht sogar durch Umgraben des Bodens rings um den Busch die Puppen zu finden und gleichfalls zu vernichten. In diesem Sommer ist der Sandweg tageweise schwarz von den Käfern. Sind zu Beginn der Plage die Blätter des herrlich rot blühenden Busches nur zerlöchert und ihre Ränder zerfressen? So ist am Ende des Sommers vom ganzen Busch nur noch das Skelett übrig, einige wenige Rippen der Blätter und nur die kahlen Haupttriebe vom Busch selbst, die Blüten sind längst abgefallen. Auf Weisung des Hausherrn entfernt der Gärtner die Reste der Engelstrompete und setzt eine Zypresse als neues Zentrum des Blumenbeets an ihre Stelle. Der Tuchfabrikant. Hermine und Arthur, seine Eltern. Er selbst, Ludwig der Erstgeborene. Seine Schwester Elisabeth, verheiratet mit Ernst. Die Tochter der beiden, seine Nichte, die Doris. Dann seine Frau Anna. Und nun die Kinder, Elliot und die kleine Elisabeth, genannt nach seiner Schwester.